Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Brieffreundschaften. Es wäre übertrieben zu behaupten, dass man in meinem Beruf weit herumkommt, aber immerhin komme ich ab und zu in Gegenden, in die ich mich sonst nie verirren würde, zum Beispiel auf eine Pferderennbahn. Meine neue Klientin hieß Lamprecht und sie trug einen Hut, den ich höchstens als Lampenschirm akzeptiert hätte. Mein Mann und ich sind seit 30 Jahren verheiratet. Das erklärt einiges, aber noch nicht alles. Ist er mit ihrer Hutmacherin durchgebrannt? Diese jungen Dinger sind schamlos. Sie nutzen die Schwächen älterer Männer aus und lassen nur Wut und Tränen zurück. Und eine betrogene Ehefrau. Vielleicht sollte ich doch einmal auf ein Pferd wetten. Wissen Sie, wie das geht? Was ist eine Platzwette? Ihr Mann betrügt sie mit einer jungen Frau. Sehe ich das richtig? Du glauben Sie bloß nicht, dass mich das emotional berührt. Ich liebe meinen Mann, aber nicht so, dass ich zum Messer greifen würde, wenn eine andere auftaucht und ihn mir streitig macht. Aber Männer sind so schwach, so naiv, so blöd. Also eigentlich sind Männer Idioten. Vor allem ab einem gewissen Alter. Wie alt sind Sie? Jünger, als ich aussehe. Mein Mann ist jetzt 70 und er benimmt sich ausgesprochen albern, trägt Turnschuhe und offene Hemden. Ja, er hört sich sogar die Bum-Bum-Musik an, die diese Jungen hören. Und ich soll herausfinden, mit wem er sich diese Bum-Bum-Musik anhört und was er sonst noch so treibt. Ein junges Ding, sie heißt Pauli und ist angeblich eine Ahnenforscherin oder so etwas Ähnliches. Haben Sie mit der jungen Frau gesprochen? Ja, weshalb sollte ich? Ich möchte, dass Sie dafür sorgen, dass mein Mann keinen Unsinn macht mit unserem Geld. Sie wissen doch, wie diese jungen Dinger sind, tragen nur Designerkleider und essen in den teuersten Restaurants. Und wer bezahlt das alles? Wir haben immer bescheiden gelebt. Ich möchte nicht, dass mein Mann unser Vermögen verprasst. Sie steckte mir einen Umschlag zu, in dem ich später ein paar Informationen und Banknoten entdeckte. Nicht viel, aber genug für den Anfang. Meine Klientin hatte seit einer Woche nichts von ihrem Mann gehört und war beunruhigt darüber, dass vor 4 Tagen ein paar Hunderter vom gemeinsamen Konto abgehoben worden waren. Ich besuchte die Ahnenforscherin und traf auf eine junge Frau, die nicht aussah, als würde sie zu Bum-Bum-Musik tanzen. Ich soll Ahnenforscherin sein? Wer hat Ihnen denn Blödsinn erzählt? Vielleicht habe ich mich in der Adresse geirrt. Da ich jetzt aber schon einmal hier bin, könnten Sie mir einen Kaffee anbieten? Was, sind Sie immer so unverschämt? Nur, wenn man mir keinen Kaffee anbietet. Hat mein Vater Sie geschickt? Weshalb sollte er? Weil er sich Sorgen um seine Tochter macht, die nicht arbeitet und auch nicht verheiratet ist. Und die von der Luft und der Liebe lebt. Mein Vater hat Angst, dass ich zum Sozialfall werde und er dafür gerade stehen müsste. Und ist seine Angst berechtigt? Was geht Sie das an? Nichts. Aber da ich schon einmal hier bin, könnten wir uns ein wenig über Ihr Leben unterhalten und dazu einen Kaffee trinken. Ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Wussten Sie, dass Herr Lamprecht seit einer Woche verschwunden ist? Herr Lamprecht? Wer soll das sein? Ein älterer Mann, mit dem Sie sich regelmäßig treffen. Ich treffe mich nicht mit älteren Männern. Schon gar nicht regelmäßig. Und jetzt verschwinden Sie endlich, oder soll ich die Polizei rufen? Ich sagte ihr, dass ich unter diesen Umständen auf den Kaffee verzichten würde und ging. Vor dem Haus wartete ich 8 Stunden vergeblich darauf, dass sie rauskam und mich zu Herrn Lamprecht führen würde. Manche Dinge sind im Film einfacher als im Leben. Am nächsten Morgen traf ich meine Klientin auf einem Tennisplatz. Früher trafen sich auf dem Tennisplatz die Reichen und die Schönen. Jetzt trifft man nur verschwitzte Angestellte. Und Mütter, die ihre Kinder über den Platz hetzen, weil sie hoffen, aus ihnen Profis machen zu können. Hat sich Ihr Mann noch nicht bei Ihnen gemeldet? Nein, und das ist beunruhigend. Er hat bereits die 2. Folge der Serie Hugenottenstraße verpasst. Wir haben uns diese Serie in den letzten 20 Jahren immer gemeinsam angeschaut. Vielleicht sehnte er sich nach Abwechslung und hat sich mit einem Fernseher in einen Wohnwagen zurückgezogen. Was ist mit diesem jungen Ding? Sie ist brav zu Hause, ganz allein, wie es scheint. Die beiden treffen sich im Hotel. Ich habe bei der Kreditkartenfirma angerufen. Vorgestern wurde eine Übernachtung im Hotel Morgenrot mit der Karte meines Mannes bezahlt. Das ist ja wunderbar. Haben Sie dort schon angerufen? Ja, wozu habe ich Sie engagiert? Fahren Sie hin? Erwischen Sie die beiden in flagranti und machen Sie genug Lärm, um meinen Mann einzuschüchtern. Er ist ein Angsthase. Wenn er sich bedroht fühlt, kommt er zu mir zurück. Garantiert. Und wenn er nicht will? Ihr Mann ist ein freier Mensch. Er kann tun und lassen, was er will. Ich werde dafür sorgen, dass er entmündigt wird. So einfach geht das nicht. Sie werden mir dabei helfen. Wieso sollte ich? Weil ich genug Geld habe, um Sie zu überzeugen. Ich werde jetzt in dieses Hotel fahren und mit Ihrem Mann reden, falls er da ist. Danach ist der Fall für mich erledigt. Das nächste Mal werde ich eine Frau engagieren. Obwohl, Männer sind Idioten, aber die meisten Frauen sind hinterhältige Biester. Kann man denn niemandem mehr trauen auf dieser Welt? Sie starrte traurig auf einen Tennisball, der sich müde neben uns gelegt hatte. Ich machte mich auf den Weg ins Hotel Morgenrot, das sich als schäbige Absteige entpuppte, die normalerweise nur von Drogensüchtigen und Kleinkriminellen benutzt wurde. In der vergammelten Hotellobby traf ich auf einen Mann, der wunderbar in das Gebäude passte. Na, Maloney, haben Sie sich hier eingenistet? Die Flöhe und Wanzen sind im Übernachtungspreis inbegriffen. Aber Sie sind ja immun gegen Flöhe, weil die keinen Alkohol mögen. Wenn Sie hier sind, bedeutet das nichts Gutes. Entweder liegt da oben in einem Zimmer eine Leiche oder ein Kreuzworträtsel. Beides, Maloney. Aber wer auch immer versucht hat, die Kreuzworträtsel zu lösen, er hatte kein Talent. Oder er hat es nur aus Langeweile getan. Das war kein Profi, Maloney. Und die Leiche? Auch kein Profi. Ich meine, der Mörder. 3 Einstiche und eine Menge Fingerabdrücke. Kann ich mir den Toten ansehen? Einer Ihrer Klienten. Das wundert mich nicht. Sie können mitkommen. Ich muss sowieso noch mit dem Mann sprechen, der den Toten gefunden hat. Wir gingen nach oben. Die Stufen knarrten fast so laut, wie mein Magen knurrte. Vor einem der Zimmer stand eine Frau, die eine Zigarette rauchte. Sie trug eine durchsichtige Bluse und sie roch wie die Parfümabteilung eines Kaufhauses. Wir gingen wortlos an ihr vorbei und betraten das Zimmer, in dem der Tote lag. Ein Mann stand neben der Tür und starrte auf den Boden. Kennen Sie den Toten? Nein. Hat er öfter in diesem Hotel ein Zimmer gemietet? Nein. Haben Sie Schreie gehört? Nein. Lösen Sie Kreuzworträtsel. Nein. Das überrascht mich nicht. Ihnen fehlen die Worte. Sie sollten sich ein paar Hefte kaufen. Was meinen Sie, Maloney? Ich meine, dass der Tote ungefähr 70 ist und nicht in diese Absteige passt. So ist es, Maloney. Lamprecht hieß der Mann. Wir haben uns erkundigt, es liegt nichts gegen ihn vor. Ganz im Gegensatz zu diesem Mann hier. Sein Vorstrafenregister ist so lang wie die Liste Ihrer verblichenen Klienten, Maloney. Kann ich jetzt gehen? Sie gehen dann, wenn ich es für richtig halte. Mist. Der Mann blieb stehen und starrte weiter auf den mit Brandlöchern versehrten Teppich. Der Polizist versuchte, sich Notizen zu machen, scheiterte aber am Kugelschreiber, der trotz gutem Zureden keine Tinte mehr aufs Papier gab. Ich ging aus dem Zimmer und rief meine Klientin an. Meine Klientin hatte bereits mehrere Tabletten Intus, als sie das schäbige Hotel betrat. Sie rümpfte die Nase und zog angewidert ihre Hand zurück, nachdem diese einen Vorhang berührt hatte. Der Polizist hatte einen funktionierenden Kugelschreiber gefunden. Immerhin etwas, das funktionierte bei der Polizei. Sie sind also Frau Lamprecht, die Frau des Ermordeten. Dass ich so etwas noch erleben muss. Mein Mann hat sich nie Krimis angeschaut, weil er das albern fand. Er sah sich lieber realistische Serien an. Serien, in denen Menschen krank werden oder arbeitslos. Und jetzt ist er selber in einem Krimi gelandet. Nicht ganz. In einem Krimi würde die Polizei den Mord an ihrem Mann ganz rasch aufklären. In Wirklichkeit dauert das Licht Jahre und kein Polizist weiß, wo er den Lichtschalter betätigen kann. Sie halten den Mund, Maloney. Paul Lamprecht steht unter Schock. Da kann es vorkommen, dass man Unsinn erzählt. Sie aber stehen nicht unter Schock und sollten deshalb ganz ruhig sein. Ich erzähle keinen Unsinn. Ich möchte meinen Mann sehen. Jetzt. Sofort. Was ist eigentlich mit der Lebensversicherung? Was sollte mit ihr sein? Bin ich jetzt reich und kann mir Ausflüge nach Saint-Tropez leisten? Sie geben also zu, dass Sie Ihren Mann ermordet haben. Ich? Meinen Mann? Soll ich heute Spaghetti kochen? A la vongole. Mein Mann mochte keine Meeresfrüchte. Frau Lamprecht ist geistig verwirrt. Vielleicht sollten Sie eine Stelle bei der Polizei offerieren. Wo waren Sie heute Nachmittag, Frau Lamprecht? Wir hatten keine Kinder, weil wir keine Kinder wollten. Ist das ein Verbrechen? Früher haben wir zusammen erotische Filme angeschaut. Aber dann wurde mein Mann befördert und ich kriegte Gürtelrose. Sie sind verhaftet, auf der Stelle. Ich habe meine Stelle gekündigt, weil mein Chef mit mir schlafen wollte. Das war vor 40 Jahren. Damals hatten wir Frauen noch keine Rechte. Spielen Sie Bridge? Vielleicht Ihre Frau? Lassen Sie die Frau. Sie braucht einen Arzt und keine Zelle. Was diese Frau braucht, bestimme einzig und alleine ich. Sie möchten mich heiraten? Ist das nicht ein bisschen forsch? Ich bin erst seit ein paar Stunden Witwe. Sie sollten jetzt nach Hause gehen und sich hinlegen. Und Sie sollten nach meinem Mann suchen. Wo ist eigentlich dieses Flittchen? Sie hatten eine Komplizin? Name, Adresse, Blutgruppe und Schuhgröße. Früher kaufte ich meine Schuhe ausschließlich bei Bally. Auch wenn ich mir das eigentlich nicht leisten konnte. Soll ich meinen Mann verbrennen lassen? Oder wäre eine Erdbestattung angemessen? Ihr Mann wird obduziert. Danach sehen wir weiter. Wir? Möchten Sie tatsächlich um meine Hand anhalten? Passen Sie auf, dieser Mann ist ein Ladykiller. Die Frauen fallen reihenweise in Ohnmacht, wenn sie ihn sehen. Es gibt zwar Leute, die behaupten, dass das an seiner Ausdünstung liegt, aber schlecht geredet wird überall. Es reicht, Maloney. Ich werde dafür sorgen, dass diese Frau von einem Polizeiarzt untersucht wird. Und danach wird sie entweder verhaftet oder in eine Klinik eingeliefert. Etwas, das auch Ihnen guttun würde, Maloney. Meine Klientin wurde plötzlich ganz ruhig, ging einen Schritt zurück, lehnte an die schmierige Tapete und rutschte langsam nach unten. Der Polizist schrieb ungerührt in sein Notizbuch und ich machte mich aus dem Staub. Es war schon spät, als ich bei Frau Pauli klingelte, und es war noch später, als ich in der Wohnung einem jungen Mann gegenüber saß. Sie ist weg, einfach weg. Ich habe versucht, sie auf dem Handy zu erreichen, aber sie geht nicht dran. Sie ging nie weg, ohne mir eine Mitteilung zu hinterlassen. Wussten Sie, dass Ihre Freundin ein Verhältnis hatte mit einem älteren Mann? Das ist absurd. Sandra machte sich nichts aus älteren Männern. Im Gegenteil, sie fand es eklig, wenn sich junge Frauen an ältere Männer klebten, nur weil diese einen Porsche fuhren oder Schauspieler waren. Das fand Sandra eklig. Hatten Sie Streit mit ihr? Oder könnte es einen anderen Grund geben, weshalb Ihre Freundin die heutige Nacht nicht zu Hause verbringt? Wir hatten oft Streit, aber nie länger als eine Stunde. Wir haben uns immer wieder versöhnt, meistens da drüben auf dem Sofa. Wir nennen es unsere Kampfzone. Möchten Sie genaueres wissen? Danke, danke, aber die Details kann ich mir selber ausmalen. Wo könnte Sandra sein? Hat sie Freunde? Vielleicht ist sie bei ihren Eltern. Ah, die habe ich alle schon angerufen. Entweder lügt jemand oder sie ist tatsächlich verschwunden. Einfach so. Das ist beunruhigend. Menschen sollten nicht einfach so verschwinden, finden Sie nicht? Die meisten, die einfach so verschwinden, haben einen guten Grund, es zu tun. Zum Beispiel, weil sie vor wenigen Stunden einen Mord begangen haben. Sandra, eine Mörderin? Aber weshalb und wen? Der Mann hieß Lamprecht, war 70 Jahre alt und seine Frau glaubt, dass er etwas mit ihrer Sandra hatte. Ha, darüber könnte ich lachen, wenn mir nicht zum Weinen zumute wäre. Sie sagten, dass Sie Privatdetektiv sind? Das bin ich. Ich möchte Sie engagieren, um Sandra zu suchen. Können Sie sich überhaupt einen Privatdetektiv leisten? Zahlt den die Krankenkasse? Weshalb sollte sie? Weil die Prämien unverschämt hoch und ich nie krank bin. Ich erklärte ihm, dass ich keine offiziell anerkannte Krankheit bin. Doch er bestand darauf, mich zu engagieren. Mir konnte das recht sein, denn meine bisherige Klientin wurde tatsächlich in eine Klinik eingeliefert. Am nächsten Morgen erfuhr ich, dass die Polizei sie streng bewachte. Die Frau ist verdächtig, Maloney. Sie war auf dem Tennisplatz. Das können mehrere Leute bezeugen. Nur bis 18 Uhr. Der Mord aber wurde zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr begangen. Ist das Intuition oder haben Sie einen Kurs als Hellseher besucht? Der Tote wurde kurz vor 18 Uhr lebend gesehen. Er hatte gegenüber eine Flasche Rotwein gekauft. Und den Mörder hat niemand gesehen? In diesen Hotels schließt man die Augen oder man senkt die Blicke. Hier verkehren nur Leute, mit denen niemand etwas zu tun haben möchte. Weshalb aber verkehrt der Herr Lamprecht hier? Sicherlich nicht, um eine Geliebte zu treffen, wie das seine Frau aussagt. Hier verkehren nur professionelle Geliebte, die billige Sorte. Herr Lamprecht hätte für ein Schäferstündchen ein anderes Hotel genommen. Vielleicht mochte er es ein wenig schmuddelig. Vielleicht gehörte das zu seiner sexuellen Fantasie. Genau das vermuten wir auch, Maloney. Was denn, was denn? Wir sind uns einig. Muss ich meinen Beruf wechseln oder wenigstens mein Hemd? Herr Lamprecht wollte sich hier mit seiner Frau treffen. Vielleicht hat die beiden vor, ihr Liebesleben zu reaktivieren. Das soll vorkommen, Maloney. In den Zeitungen kann man Artikel lesen über Sex im Alter. Das hat die beiden animiert. Sie wollen es ja wenig verkommen und gewagt. Deshalb checkt der Lamprecht in dieses Hotelzimmer ein. Doch dann gab es einen Streit und Frau Lamprecht erstach ihren Mann. So einfach ist das, Maloney. Er erklärte mir, dass ein Dutzend Psychologen dabei waren, aus Frau Lamprecht ein Geständnis herauszulocken. Ich fuhr zurück in mein Büro und trank einen Liter Kaffee und aß dazu ein Sandwich, das 2 Tage alt war und sich im Mund anfühlte wie morscher Ziegel. Als ich mich unter meinen Schreibtisch legen wollte, erschien eine junge Frau. Sie müssen mir helfen, Maloney. Wenn Sie Herrn Lamprecht ermordet haben, sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ein Anwalt ist zwar unsympathischer, aber besser in dieser Situation. Ich habe Herrn Lamprecht nicht ermordet, aber jemand will mich ermorden. Das klingt schon besser. Wie bitte? Sie finden es gut, dass man mich ermorden will? Natürlich nicht, aber irgendwie schon professionell gesehen. Sie verstehen? Kann ich mich bei Ihnen verstecken? Nur, wenn Sie sich nützlich machen. Mein Staubsauger sollte wieder einmal ein paar Runden drehen. Ich mache alles, wenn ich hierbleiben darf. Alles? Das klingt immer besser. Ich schlafe nicht mit Ihnen. Nur damit das klar ist. Ich bin meinem Freund treu und ich stehe nicht auf ältere Männer. Aber das sagte ich Ihnen schon. Und was ist mit Herrn Lamprecht? Leugnen Sie noch immer, ihn gekannt zu haben? Nein, ich habe ihn gekannt. Aber nicht so, wie Sie glauben. Das müssen Sie mir genauer erklären. Gut, aber erst nach dem Frühstück. Was haben Sie anzubieten? Ich hatte nicht viel. Es war viel zu wenig, um Sandra Pauli damit begeistern zu können. Deshalb ging ich einkaufen. Als ich zurückkam, war Frau Pauli immer noch da und der Fußboden staubig wie zuvor. Frau Pauli schlief und ich machte mir Rühreier. Die junge Frau war derart nervös und paranoid, dass wir es keine Stunde in meinem kleinen Büro aushielten. Sie glaubte, der Kaffee, die Rühreier und auch die Fliegen seien vergiftet oder getarnte Minisender, die jedes Wort von ihr registrierten und direkt dem CIA übermittelten. Ich schlug vor, dass wir an einen belebten Ort gingen. Ach, davon kriege ich Kopfschmerzen. All diese Angebote. Ich trage seit Jahren die gleichen Klamotten. Ich lebe von ein paar hundert Franken jeden Monat. Und wie um alles in der Welt möchten Sie meinen bescheidenen Lebensunterhalt finanzieren? Ich sagte Ihnen doch schon, dass ich nicht auf ältere Herren stehe. Aber Sie möchten, dass ich den Mörder von Lamprecht finde. Und das kostet etwas. Ich möchte, dass Sie mich beschützen ein paar Tage. Bis der Kerl gefasst ist, der hinter mir hier ist. Wie sieht der Mann aus? Er ist alt, groß und stämmig. Schon wieder ein alter Mann. Was war eigentlich mit Lamprecht? Sie sagten mir, dass Sie ihn nicht gekannt haben. Das war eine schamlose Lüge. Dafür verrechne ich Ihnen 1 Stunde zusätzlich. Ich wusste doch nicht, was Sie von mir wollten. Ich habe Lamprecht gekannt, aber da war nichts zwischen uns. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Ich sammle Briefe. Auch ein Hobby. Lassen Sie mich raten. Lamprecht sammelte Briefmarken. So haben Sie sich wunderbar ergänzt. Lamprecht sammelte auch Briefe. Das ist mir neu. Wusste seine Frau davon? Ich weiß es nicht. Was für Briefe sammelte er? Und was sammeln Sie? Alte Liebesbriefe. Du meine Güte! Langsam verstehe ich, weshalb man sie umbringen möchte. Ich habe Lamprecht bei einer Hausräumung kennengelernt. Wir waren die Einzigen, die sich für alte Briefe interessierten. Wir lernten uns auf dem Dachboden kennen. Ich fand welche und er fand welche. Und wir mussten nichts dafür bezahlen. Auch nicht für den Rest, den Sie mitlaufen ließen. Das geht Sie nichts an. Es ist mir egal, was Sie alles klauen, wenn Sie bei alten Leuten angeblich nach Liebesbriefen suchen. Mich interessiert einzig, ob diese Briefe oder was sonst von Ihnen und Lamprecht mitgenommen wurde, etwas mit seinem Tod zu tun haben. Das muss es wohl. Sonst gibt es keinen Grund, ihn und mich zu ermorden. Kann ich die Briefe sehen? Die sind bei mir zu Hause. Sagen Sie Bernhard, dass es mir gut geht und dass er seine Melasse nicht vergessen soll. Melasse? Das ist gut für die Verdauung. Menschen mit einer schlechten Verdauung werden aggressiv. Wussten Sie das nicht? Ich wunderte mich über gar nichts mehr. Sie schrieb mir auf einen alten Briefumschlag die Adresse, an der sie Lamprecht kennengelernt hatte. Ich aß einen Hering und spülte ihn mit einem Bier runter. Es schmeckte grauenhaft. Der Fisch schien sich im Bier wohlzufühlen und schwamm immer wieder meine Speiseröhre hoch. Auch als ich Bernhard Fisch gegenüberstand. Haben Sie es mit Melasse versucht? Ich mag übrigens keinen Fisch, auch wenn ich so heiße. Und ich mag keine Lügen, auch wenn ich nicht so heiße. Wo sind die Briefe, die Ihre Freundin sammelt? Im Keller. Was wollen Sie damit? Es sind über 5000. Sie hat sie nach einem seltsamen Schema katalogisiert. Sie hockte manchmal stundenlang da unten. Meine Liebesbriefe liest sie nie zweimal. Mich interessieren nur die Briefe der vergangenen Wochen. Ich schrieb ihr vor 3 Wochen einen Liebesbrief. Dein Haar ist so golden wie die Forsythien im April. Dein Herz so rein wie der geklärte See. Und meine Liebe so unendlich... Wie die Weiten des Universums. Woher wissen Sie das? Schreiben Sie etwa auch Gedichte? Nein, nein, aber auch ich kenne Captain Kirk und das Raumschiff Enterprise. Wenn sie doch nur einen meiner Liebesbriefe mit in den Keller nehmen würde. Aber sie sammelt nur Briefe, die mindestens 50 Jahre alt sind. Dann gehen wir jetzt zusammen in den Keller. Dürfen wir das? Ich nickte und wir gingen. Das Archivierungssystem von Sandra Pauli war tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Sie legte die Liebesbriefe nach der Intensität der darin beschriebenen Gefühle ab. Unter dem Stichwort dunkelrot fand ich, wonach ich suchte. Meine ehemalige Klientin war mittlerweile wieder auf freiem Fuß, aber noch immer geistig verwirrt. Irgendwie fühle ich mich hier nicht wohl. Das überrascht mich nicht. Früher ging sie an Pferderennen und auf Tennisplätze und nicht auf Baustellen. Tatsächlich? Seit mein Mann nicht mehr lebt, ist mir alles einerlei. Sagt Ihnen der Name Stauffacher etwas? Kommt ja nicht in der Serie Die Hugenottenstraße vor? Stauffacher Emily war eine junge Frau, die in einen gewissen Lamprecht Hugo verliebt war. Hugo, das war der Bruder meines Mannes. Er ist jung verstorben. Unter mysteriösen Umständen. Er ist von einem Baugerüst gefallen. Ist das nicht seltsam? Ich starre seit Stunden auf dieses Baugerüst. Und jetzt bekommt alles einen Sinn? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hugo hatte einen Nebenbuhler. Einer, der Emily Stauffacher glühende Liebesbriefe schrieb. Mein Mann hat mir davon erzählt. Mein Mann glaubte immer, dass dieser Nebenbuhler etwas mit dem Tod seines Bruders zu tun hatte. Und als er hörte, dass Emily Stauffacher gestorben war und ihr Haus geräumt wurde, ging er hin und suchte nach den Liebesbriefen und hoffte, etwas zu finden. Einen Beweis, dass sein Bruder damals ermordet wurde. Bei der Polizei dauerte es unendlich lange, bis jemand ganz unten im Archiv eine Akte fand, in der der mysteriöse Tod von Lamprechts Bruder dokumentiert war. In der Akte stand der Name des Nebenbuhlers. Er hieß Steiner und er war über 80 Jahre alt. In einer kleinen Wohnung mit einem winzigen Balkon trafen wir auf ihn. Tja, ja, ja. Alte Geschichten. Wer interessiert sich dafür? Die Polizei interessiert sich dafür. Oh, die Polizei. Ja, sie hat mich befragt damals. Mir nicht. Weil es keine Beweise gab und kein Geständnis. Ich habe Emily geliebt. Nie habe ich eine andere Frau dermaßen geliebt. Aber sie wollte mich nicht. Auch nicht, als der andere weg war. Sie haben den anderen vor Baugerüst gestoßen. Ich verhafte sie wegen Mordes. Ach, das ist Unsinn. Ich kenne das Recht, alles verjährt, keine Beweise, auch heute nicht. Sie haben damals ein Geständnis abgelegt. Habe ich nicht. Nicht bei der Polizei, aber bei der Frau, die Sie liebten. Emily, diese Augen, nie werde ich sie vergessen. Sie haben Emilie Stauffacher in einem Brief gestanden, ihren Nebenbuhler Hugo Lamprecht vor Baugerüst gestoßen zu haben. Und? Alles verjährt. Auch ich bin verjährt. Müde. So müde. Ich verhafte Sie wegen Mordes. Geht nicht, verjährt. Der Mord an Hugo Portmann schon, nicht aber der an seinem Bruder. Keine Beweise und kein Geständnis, auch kein Brief. Ich schreibe keine Briefe mehr, ich liebe keine Frau, nicht mehr. Alles verjährt. Wir fanden am Tatort Fingerabdrücke. Und wir fanden unter den Fingernägeln des Toten Hautpartikel. Wir werden diese Finger mit der Haut an ihrem Partikel vergleichen. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Aber den hier fugen ein. Und wie? Steiner war damit nicht einverstanden. Er starb 3 Tage vor dem Prozess unter mysteriösen Umständen. Angeblich soll er von einer älteren Frau Besuch erhalten haben. Ich gab mir keine Mühe, Frau Lamprecht danach zu fragen. Von Sandra Pauli erhielt ich ein Glas Melasse. Aber keine Kohle. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Brieffreundschaften.